Alexanderplatz. Dieser Zug endet hier. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn mit Verbindung zum Hauptbahnhof, zur U2 mit Verbindung zur Messe und zum Olympiastadion, zur U8, zur Metrotram, zum Metrobus und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Alexanderplatz. Dieser Zug endet hier. Brandenburger Tor. Übergang zur S-Bahn und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. This train is going to terminate there. All change, please. Alexanderplatz. Dieser Zug endet hier. Übergang zur S-Bahn, zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn, zum Metrobus und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. This train is going to terminate there. All change, please.